herzlich willkommen zum Uncast Episode 244. Ich will doch nur Filme schauen. Thema heute, Android TV und Konsorten. Was ist los? Einige Gedanken dazu. Smart TV Hersteller, wie stehen die da momentan dem Ganzen gegenüber? Und welche Lösungen könnte es geben? Dann klar wieder News, jede Menge eigentlich, ja, muss ein bisschen heute schneller machen, ja, sehr, sehr spät heute, ich glaube, das ist der späteste Uncast überhaupt, den es jemals gab, ja, zu dieser Uhrzeit, unglaublich, sorry dafür, ging leider nicht anders da. Und die Community war auch sehr aktiv, da müssen wir vielleicht ein bisschen länger über die einzelnen Themen noch sprechen. Und natürlich die App der Woche gibt's auch wieder. So, Android TV, Fire TV, Chromecast, Google Cast, ja. Begriffe, die den meisten, die den Podcast hören, zwar was sagen, aber in der normalen Öffentlichkeit einfach nur ein Kopfschütteln hervorrufen. Was für eine Sprache ist das? Und wir sind an einem Punkt angelangt, wo jetzt probiert wird einige von diesen Sachen in den Mainstream quasi zu übergeben. Momentan das bekannteste bei uns wohl das Fire TV Gerät, ja, das ist eine kleine Box, die man anschließt und dann kann man eben von Amazon Filme und Serien schauen, einfach, schnell, günstig. Der Chromecast hingegen ist wiederum die Geschichte, die Google gemacht hat, nicht ganz so aufwendig, dafür früher als Fire TV, das muss man auch sagen, kam ans erste raus. Ja. In den USA sehr weit verbreiteter Chromecast. Hier kann man relativ einfach, wenn auch nicht ganz so einfach wie jetzt mit dem Fire TV, kann man aber relativ einfach die Sachen, die man bei Google gekauft hat, eben sehen, Movies, ja, und auch Musik hören, beispielsweise. Und nicht nur das, man kann auch Inhalte vom Handy quasi streamen oder YouTube, also quasi das Handy als Fernbedienung für YouTube nehmen. Dabei ist zu beachten, dass eben hier beim Chromecast eben nicht direkt oder nur seltenst direkt gestreamt wird, nämlich nur, wenn man Chrome-Tabs überträgt, sondern dass es quasi nur das Handy quasi eine Fernbedienung ist, wo man Aufträge gibt und dann wird das quasi direkt aus der Cloud, aus den Film- und Musikdiensten von Google direkt in den Chromecast per Internet gespeist und nicht etwa über das Handy. Soweit, so gut, ja, ich verzichte jetzt auf Details, das spielt auch nur am Rande jetzt eine Rolle, ja. Fire TV ist halt noch ein Tacken nutzerfreundlicher. Android TV soll Fire TV in die Schranken weisen, ja, soll also Ähnliches bieten, auch Möglichkeit zum Spielen quasi, wie auch das Fire TV ja bietet, mit einem speziellen Controller, beispielsweise der Nexus Player ist ein Android-TV-Gerät. Aber Android-TV wird es von verschiedenen Herstellern geben. Auch Nvidia hat ja eins angekündigt. Ich habe letzten Uncast ja darüber schon was gesagt. Ja, aber jetzt gibt's noch was anderes, was einfach so im Raum steht. Das nennt sich Google Cast. Ja. Dabei sollen zum Beispiel einzelne Lautsprecher direkt angesteuert werden können, um da zum Beispiel Musik abzuspielen. Ja. Aber Chromecast auch, Google Cast, ihr seht schon, wie schwierig das ist, Google Cast, aber auch dann zum Beispiel um vom Handy zum Beispiel YouTube zu streamen an die entsprechenden Google Cast kompatiblen Geräte. Und hier zeigt sich jetzt langsam so ein Problem. Ich meine, es gibt noch andere Hersteller, zum Beispiel Apple TV, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, Apple TV ist ja auch noch einer, der da mitmischen will, auch wenn es jetzt mal da, sag ich mal, nicht so viel Marktanteil hat, wie jetzt zum Beispiel das Fire TV oder das Google Cast, zumindest bei uns. Ja. Entschuldigung, wieder Chromecast. Aber das Problem ist ja ein ganz anderes. Und zwar, dass es so viele verschiedene Boxen gibt und jeder baut hier sein eigenes Süppchen. Und es, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal ansatzweise, wie man hier das Problem lösen soll. Im Prinzip müsste man als Kunde mehrere von diesen Set-Top-Boxen ans TV anschließen und die wenigsten werden das machen. Nicht nur, weil es vielleicht jetzt optisch nicht besonders toll ist, wenn das Wohnzimmer voll gepflastert ist mit Set-Top-Boxen, sondern weil es unglaublich umständlich ist, dann zwischen diesen einzelnen Geräten zu wählen. Wenn ihr zwei habt, geht's genau, aber wenn ihr drei habt, dann müsst ihr erstmal überlegen, wo war jetzt, was ich da gucken will, ja, wo, welcher Box war das jetzt zu sehen, war das jetzt bei, habe ich das jetzt bei iTunes, habe ich das jetzt bei Google, habe ich das jetzt bei Amazon, also das ist wirklich schwierig, ja, und deswegen muss ich auch ganz klar sagen, hat sich das nicht so durchgesetzt bis jetzt, wie man es eigentlich gedacht hätte. Klar, es gibt noch andere Probleme, da will ich nicht davon ablenken, zum Beispiel, dass die Internet-Netzabdeckung, also die Festnetzabdeckung fürs Internet, nicht in jedem Gebiet optimal ist. Also es gibt noch Gebiete in ländlichen Regionen, da kann man die Hände über den Kopf zusammenschlagen, von wegen 100 Megabit. Da wird ein paar Mal gelacht. Ja. Das ist also eine schwierige Sache. Die Updates zu den einzelnen Geräten, ja, sind zwar immer umfangreich, aber sie können eben ein Problem nicht ändern bis jetzt, nämlich dass die Hersteller jeweils ihre eigenen Produkte im Vordergrund haben wollen. Amazon streitet sich mit Google, Google streitet mit dem Rest der Welt, ja, wobei das nicht immer Googles Schuld ist. Jetzt kommt mit Google Cast auch noch eine Konkurrenz zu Sonos beispielsweise. AirPlay könnte man auch noch als Konkurrenz sehen. Android TV, tja, da weiß ich selbst noch nicht, was, wo das jetzt, also ich weiß schon, wo das positioniert werden sollte, aber warum man das jetzt einfach so macht, wo man doch auf das mit dem Chromecast so viel Erfolg hatte, da wäre doch das ein verbessertes Chromecast-Gerät vielleicht besser mit dem Ethernet-Anschluss, was übrigens Android TV leider auch nicht haben wird, offenbar in der Originalversion, in der Entwicklerversion hatte es Ethernet. Ich kann es nicht verstehen. Damit fällt es auch wieder bei einigen Leuten raus aus dem Raster. Also bei mir geht WLAN-mäßig hier gar nichts mehr. Da hätte ich schon über Datenübertragungsraten, die unter ferner liefen, abgetan werden. Also das kann man vergessen hier. Ich will Kabel an dem Gerät haben, ja, definitiv. Sonst geht hier gar nichts mehr. Jetzt gibt's noch andere Probleme. Nicht nur, dass sich die Leute hier entscheiden müssen, ja, was für eine Setup-Box hole ich mir denn? Nein, noch schlimmer. Die Smart-TV-Landschaft ist eine regelrechte Wüste geworden. Kundenfreundlichkeit sozusagen betrifft. Das hätten jetzt nicht mit den einzelnen, oh, vielleicht doch mit den einzelnen Firmen, aber halt jetzt nicht mit der Servicequalität. Das meine ich nicht, sondern ich meine mit dem Angebot bei Smart TVs. Da muss man schon im Vorfeld genau informieren, und zwar extrem genau informieren. Da könnt ihr wochenlang recherchieren darüber, ja, welches Gerät ihr kauft, damit es mit eurem Smartphone kompatibel ist. Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Ich habe mir ein Samsung TV geholt, 6470, ja, schön, hat alles sich wunderbar angehört. Nur mit dem Android-Gerät verbinden, das geht nur mit wenigen Samsung-Geräten. Noch nicht mal mit allen, mit wenigen Samsung-Geräten. Da braucht man ein ganz spezielles Samsung-Tablet oder Phone dafür, dass man das eben nutzen kann. Dann kann man die entsprechenden Funktionen, eben wie zum Beispiel Mirroring vom TV-Bildschirm auf das Handy. Umgekehrt geht's ja ohne Probleme, aber ja, also dieses Mirroring vom TV auf das Handy kann man da nutzen. Oder einfach nur die simple Steuerung, quasi nur eine klasse Fernbedienung, ja, die man beim Smart TV auch mehr als dringend braucht. Ja, selbst die Magic TV Remote, die dabei ist bei dem Samsung, ist nur Naja, sagen wir mal, im Ansatz her okay, aber da braucht man, also so eine Steuerung per Smartphone wäre schon wesentlich besser. Ja. Und da müsst ihr mal gucken bei eurem Samsung TV, Google. Das Einzige, was ihr findet, ist eine YouTube-App. Keine Google-Suche, kein Google-Cast oder Google Play Unterstützung, keine Google Movies, gar nichts, null. Amazon ist noch drauf. Allerdings auch da muss ich sagen, die Qualität der Amazon App im Vergleich zu einem Fire TV ist unglaublich schlecht. Das Fire TV ist um Welten besser, ja. Das ist ein ganz anderes System, wenn ihr das über das Fire TV nutzt, ja. Und die App auf dem Smart TV von Samsung ist also, ich weiß nicht, woran das liegt, ja. Aber die ist nicht optimal. Man kann es zwar damit anschauen, aber es ist wirklich keine Freude, jetzt das Teil zu bedienen. So. Dann findet ihr noch für ein paar andere Anbieter Apps und das war's. Google ist außen vor. Google wird anscheinend ausgesperrt, ja, von Samsung. Bei anderen ist es wiederum eben anders. Da gibt's Marken, zum Beispiel, glaube bei Grundig TV, da gibt's eben kein Amazon, ja, und so weiter und so weiter. Jeder Hersteller hat da Nachteil und Vorteil. Ja. Es gibt kein Gerät, auf dem ihr alles nutzen könnt. Und genau das ist nämlich ein Riesenproblem. Eine Lösung, tja, die hätte ich euch jetzt gern präsentiert, die ist aber nicht in Sicht. Ich glaube nämlich, es wird sogar noch schlimmer. Wenn jetzt das Android TV kommt, haben wir noch ein System. Wenn der Google Cast ist ja eigentlich schon da, ja, ist also noch etwas, was nicht unterstützt wird. Ja, ich habe meinen Google Cast Lautsprecher, so, ich kann nicht vom Smart TV aus nutzen. Es gibt noch kein Smart TV, wo Google Cast unterstützt bis jetzt. Sony hat angekündigt, in allen ihren Geräten wird Android TV eingebaut sein. Cool. Ist da, wie sieht's aus mit Amazon Instant Video? Mit drauf? Ja oder nein? Wird sich zeigen. Google Cast Unterstützung, ja. Denke ich mal, ist bei den Sony-Geräten dann auch drin, ja, aber eben wiederum nicht bei mit der ganzen Produktpalette, sondern wir reden jetzt nur mal von Smart-TVs. Und Chromecaster wurde gar nichts genannt. Wahrscheinlich ist das dann obsolet, weil man ja das Android-TV drin hat. Ja. Apple TV 9 nicht unterstützt und alles andere mit Roku und so weiter ebenfalls nicht vorhanden. Also ihr müsst einen Sony-Fernseher haben, wenn ihr Android-TV überhaupt wollt. Wenn ihr einen Samsung-TV habt, ja, dann weiß ich auch nicht. Eigentlich haben die jetzt nichts richtig so. Ja. Außer dass sie sich offenbar extrem gegen Google sträuben. Wie gesagt, das Fire TV funktioniert bei einem Samsung TV, aber naja, die App haut einem nicht vom Hocker. Ansonsten gibt es Deezer beim Samsung drauf, das hat mich gefreut, ja, aber viele Dienste werden eben dann nicht unterstützt. Und so wird's weitergehen. So wird's weitergehen. Das sind einmal Lizenzen, dann auch Firmenstreitigkeiten, ja, und, was eben dazu führt, dass man ein Problem hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ihr habt ein aktuelles Android-Smartphone. Ihr holt aus einem Samsung-TV. Ihr könnt es nicht benutzen. Es wird gar nicht erkannt. Ja. Ihr braucht eins von den wenigen Samsung-Modellen, ja, die dann unterstützt werden. Zum Beispiel sowas wie ein Samsung S2 wird unterstützt. Ich glaube ein Tab 3 mit 8 Zoll, aber nicht das mit 7 Zoll. Es ist unfassbar. Ja. Naja, Lösung nicht in Sicht. Ich weiß nicht, wie man aus dem Schlamassel nochmal rauskommt. Die Leute haben großenteils schon jetzt die Schnauze voll. Nicht nur, dass sie mit der Netzanbindung kämpfen müssen, jetzt müssen sie sich auch noch mit dem System, mit den Einzelnen auseinandersetzen. Wie viele Leute wurden schon enttäuscht, die kaufen so Smart TV, denken so, ah, jetzt können sie Google Movies gucken oder Google Play Music hören, geht nicht. Ja, der andere kauft sich ein Smart TV, meint jetzt, ah, jetzt kann ich Amazon angucken, ja, Amazon Instant Video, geht nicht. Und dann stapeln sich unter einem teuren Smart TV ebenfalls noch Set-Top-Boxen, ja, damit man ja alles angucken kann. Und einige Hersteller treiben es dann sogar noch auf die Palme. Ich kann das jetzt ein bisschen ausweiten, zum Beispiel mit der sogenannten Bluetooth-Unterstützung. Ja, Bluetooth wird geworben mit bei Smart TV von Samsung beispielsweise, haben 6470 Bluetooth geworben. Und was ist dann? Nur die Bluetooth-Geräte von Samsung funktionieren. Ja, sogar der Bluetooth-Standard wird geändert. Das darf doch alles gar nicht wahr sein, oder? Das gibt's nicht. Manchmal denke ich, wir müssten eine strengere Regulierung des Marktes haben, aber das ist meistens keine gute Idee. Gut, ich hab schon fast die Schnauze voll von dem ganzen Kram. Ja, das muss ich erst sagen. Es wäre schade, wenn da wegen diesem, aus diesem Grund diese Idee scheitern würde, weil das ist wieder sowas, wo ich sage, ja, das ist die Zukunft. Aber wenn die Firmen so weitermachen, wird die Zukunft in Sand gesetzt. Definitiv. Ich weiß, einigen wäre das wahrscheinlich lieb. Ja. Gut, ich komme jetzt einfach zu den News. Da gibt es ein bisschen erfreulichere Sachen, zum Beispiel Samsung S6 Active. Ja, wasserdicht und robust soll das ganze Teil sein. Und das gibt's, wenn hier diese Farbe nicht nur bei AT&T vorhanden ist, ich hoffe es, dann wird das Teil sogar in einem Camouflage geben. Das wäre natürlich sofort die Farbe meiner Wahl. Camouflage-Muster muss sein, ja, vor allem beim Handy. Nein, meine ich das ernst, ja, ich würde mir das wirklich holen. Ein Geocaching ist das nicht schlecht. Mit einem 5,1 Zoll QHD Super AMOLED Plus Bildschirm, Exynos 7420 Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, also soweit okay die technischen Daten. Und auch ein 16 Megapixel Kamera vorne und 5 Megapixel Kamera Frontfacing Kamera. Sehr schön. Und 3500 mAh Akku heißt, dass das Teil vielleicht sogar auch mal im harten Außeneinsatz länger durchhält als hier die Standard 0815 Akkus oder Handys. Weil wenn man da nämlich dann wirklich mal navigiert oder das Teil zum Geocachen benutzt, ist der Akku in ein paar Stunden leer. Hoffen wir, dass es hier dann besser ist. Hm? Natürlich das Ganze fest verbaut, sage ich mal, robust gebaut und auch wasserdicht. Ja? Und damit wird eigentlich auch, da komme ich später auch nochmal dazu, in den Kommentaren hat da, in der Community hat es jemand geschrieben, wegen dem S6, warum das denn nicht wasserdicht ist. Hier ist die Antwort, weil Samsung das S6 Active verkaufen will. Das ist wasserdicht und zwar richtig wasserdicht, das ist stoßfest. Ja, übrigens wasserdicht heißt also richtig wasserdicht dann in dem Fall. Ja. Und wie gesagt, hat eben diese Umstandung, die Umstandung, diese Umrandung am Telefon, wo eben gegen Schläge massiv schützt auch. Und somit ist das ein richtiges Outdoor-Handy. Und die Lackierung, wie gesagt, bringt es auch nochmal richtig zur Geltung, dass das Teil für einen harten Einsatz draußen gedacht ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also da kann man gespannt sein. Bis man das Teil mal in die Hände hat, wird es noch ein bisschen vergehen, aber ich bin schon mal gespannt drauf. Man denkt es ja nicht, aber outdoor-mäßig scheint es im Moment sogar ein paar Überlegen zu geben bei den Firmen, denn es gibt noch ein anderes Gerät, was hier in diesen Outdoor-Bereich rein geht, nämlich das neue ZTE. T60, das ist ein Outdoor-Phablet sogar, also ein richtig schöner, großer Bildschirm, ja, mit 6 Zoll IPS-Display, ein MediaTek MT6582 Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher, eine 8 Megapixel-Kamera hinten, 2 Megapixel-Kamera Front-Facing und 16 GB Speicher, 4200 mAh Akku, klar, das Display ist auch ein bisschen größer, ja. Es gibt auch auf Wunsch einen 6200 mAh Akku, ja. Optional sind, kann man sich also auch entsprechende Version holen, NFC und Infrarot-Transceiver und Temperatur-Druckmesser, Fingerabdrucksensor, ist aber optional, ja. Dieses Gerät ist sogar nach IP68 zertifiziert, das heißt, richtig, gut geschützt, zum Beispiel aus Stürze von 1,5 Meter Höhen, wird es überstehen. Ja, es ist also jetzt nicht nur theoretische Angabe, sondern bei diesem Standard auch tatsächlich so. 1,5 Meter Höhe muss es aushalten. Alles andere ist Glückssache, ja. Ich finde auch optisch das Gerät ist ziemlich ansprechend, aber das kann man natürlich auch anders sehen. Es ist globig, ganz klar. Das wird nicht zuletzt durch einen Akku hervorgerufen, denke ich. Nichtsdestotrotz optisch okay. Es ist ein Outdoor-Gerät, definitiv. Das ist also nichts für jetzt was weiß ich, das zu vorzeigen auf einem Business-Event, ja. Vielleicht doch, wenn man sich als besonders sportlich präsentieren will, ja, das ist, die Übergänge sind ja fließend. Aber draußen in der Natur, ja, beim Cachen oder auch, was sagt er immer, Freizeit, aber das sind ja auch, gibt ja auch Waldarbeiter beispielsweise, da tut's hier den richtigen Eindruck schon mal vermitteln. Durch das große Display kann man natürlich auch sehr viel machen unterwegs damit. Kommt mit Android 4.4.2 leider nur, aber man darf ein Update erwarten. Das ZTE ist noch nicht klar, zu welchem Preis das auf den Markt kommt und auch noch nicht ganz klar, ob es in Deutschland erscheint. Ich hoffe es sehr, denn auch das wird seine Fans finden. Ich würde mich hier jetzt noch ich würde es hier vom Preis abhängig machen, ob ich mir jetzt ein Samsung S6 Active oder dieses ZTE T60 kaufen würde. Ich würde zwar eher auf das Active gehen, aber ich denke mal, dass das ein paar hundert Euro günstiger ist als das S6 Active. Von daher wäre es natürlich dennoch eine Überlegung wert. Ja. Hier sind auch die Bilder drin, da könnt ihr das mal schauen. Hat auch einen SOS-Button übrigens. Ja. Und lustigerweise eben oben auch, sofern ihr das dann wünscht, eine Infrarotschnittstelle mit dran. MicroSD-Karten-Slot gibt es übrigens auch, also da ist genug Platz für noch weiteren Speicher. Ja. Gut, dann komme ich zum nächsten Update. Pocket Casts wird jetzt im Material Design ausgeliefert. Wer das Update noch nicht gemacht hat, nicht erschrecken. Ihr habt ein vollkommen anderes Programm, eine vollkommen andere App danach. Ja, die wird auch, die wird anders bedient. Die sieht anders aus. Die ist anders. Und die ist gut. Ist richtig gut, also mir gefällt das Design, aber ich weiß, dass viele von euch nicht begeistert sind, wenn solche rigorose Designänderungen kommen, deswegen spreche es auch an, ja, seid nicht schockiert, ihr habt danach eine ganz andere App, hoffentlich gefällt sie euch, ich finde es sehr, sehr gut, es wird sicherlich, ist es nur eine App von vielen, die jetzt nacheinander eben in das Material Design transferiert werden, ich finde es gar nicht mal so schlecht, vielleicht gibt es endlich mal so ein einheitliches Bild von den meisten Apps und ich finde, das kann man eigentlich nur begrüßen. Android Lollipop 5.1, ja, das wird jetzt ausgeliefert. On the Air ist freigeschaltet. Ihr müsst es bekommen. Vielleicht habt ihr es sogar schon bekommen. Und es gibt viele, viele Änderungen daran, viele verborgen, aber auch einige offen, ja, es gibt zum Beispiel bei einer Einstellung Änderungen, HD-Voice, ein Dual-SIM-Support, neue APIs, also ein ganzes Programm von verschiedenen Änderungen und natürlich Bugfixes, das ist auch wichtig, denn es gab ein paar Probleme, gerade, es war nicht optimal, gerade auf dem Nexus 6 gab es da ein paar Probleme mit dem Lollipop, und das war natürlich nicht besonders schön, aber die sind jetzt laut den Aussagen von den Nutzern, die das bereits haben, quasi alle ausgemerzt und die Akkulaufzeit hat sich auch drastisch erhöht durch dieses Update. Sehr schön. Man hatte ja sowieso das Gefühl, dass die erste Lollipop-Version doch ziemlich gedrängt auf den Markt kam. Das heißt, da war offenbar nicht mehr viel Zeit für die Entwickler. Und 5.1 ist eigentlich jetzt ein Wartungsupdate, wo eigentlich das Ganze jetzt richtig stabil macht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Device Protection ist auch geändert worden. Jetzt kann man auch mit einem Factory Reset, also mit den Einstellungen, mit der Max-Einstellung nicht mehr auf das Gerät zugreifen, wenn man das nicht freigibt dafür. Ja, das ist interessant. Da haben sich wieder ein paar Leute was einfallen lassen. Ja, also man muss sich mit einem Google-Account einloggen. Ja, selbst nach einem Werksreset, bevor man das Gerät dann komplett übernehmen kann. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Somit ist es im Moment, je nachdem, irgendwann wird man diese Sperre bestimmt umgehen können. Im Moment jedenfalls gilt es eben als sicher, hoffentlich jedenfalls nach dem ersten Erscheinen ein paar Tagen. Ne? Ist es sinnlos, ein Nexus 6 mit Lollipop oder ein Gerät mit Lollipop 5.1 zu klauen? Weil man kann nichts mehr damit anfangen. Das kann man nur noch in die Tonne treten. Hm. War gespannt. So, dann... ja, es gab auch noch, es gibt auch noch ein paar Änderungen mit den bei den Lautstärkeregelungen und auch, da komme ich später noch dazu, mit den Stummschaltendinger. Ja, das gab's ja in der, immer wieder ein paar Ärgernisse in der anderen, was in der alten Version. Und ja, das ist auch geändert worden, nämlich dass es nachts zum Beispiel eben schweigt, das Gerät. Ja, Ruhe nachts ist wichtig und das kann man jetzt viel komfortabler einstellen. Ja, die Uhrzeit, von wann bis wann das Gerät keinen Laut mehr von sich geben will, soll, ja. Und das ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Wie gesagt, sehr, sehr einfach gehalten, so dass man auch schön Überblick hat. Dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ab 11 Uhr ist Ruhe, da will ich nichts mehr hören, keine Alarme mehr, ja, keine Unterbrechung, gar nichts mehr. Und ab 8.30 Uhr morgens bricht dann die Flut von Benachrichtigungen herein. man kann es auch natürlich anders einstellen. Klar, zum Beispiel, dass man nur, also dass man von deren derzeit nur Prioritätsbenachrichtigung haben will. Ja, auch das geht. Dass man dann sagt, okay, ab 12 Uhr ist Tuck, aber von 11 bis 12 müsste ich wenigstens noch für die wichtigsten Kontakte noch erreichbar sein. Ja, kann man machen. Finde ich ganz gut. Und das hätte auch, soll schon normalerweise bei 5.0 drin sein, meiner Meinung nach. Übrigens bei den Galaxy S6 Modellen ist etwas eingebaut, was bisher noch kaum Erwähnung fand und irgendwie wurde das von allen ignoriert, aber das könnte vor allem in den USA sehr, sehr spannend werden, denn hier ist der Samsung Pay integriert, ja, und zwar mit einer magnetischen Sicherheitstransaktion, so heißt das Ganze. Ja, dieses Samsung Pay wird momentan von Samsung stark propagiert. Inwiefern das kompatibel ist zum Android Pay, das kann ich noch nicht sagen. Also hier streiten sich natürlich jetzt gerade wieder die Anbieter zwischen den einzelnen Pay-Verfahren, ja. Es werden allerdings etliche Plätze durch von Samsung Pay oder mit Samsung Pay unterstützt. Das wird sich also zeigen, wie das da sich entwickelt. Das Verfahren ist sehr interessant. Könnt ihr mal im Artikel durchlesen. Brauche ich jetzt im Podcast nicht im Einzelnen zu erklären. Dann kann man sich das lieber hier angucken. Da ist es deutlicher. Auf jeden Fall, eine logische Art, wie man eben bezahlen kann, schnell, unkompliziert und dennoch recht sicher. Ich frage mich nur, es ist so ähnlich wie bei den Smart TVs beziehungsweise bei den ganzen Set-Top-Boxen, Android TV, Fire TV. Es gibt jetzt Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay und dann gibt es noch ein paar andere Anbieter und dann gibt es noch die Kreditkartenfirmen, die offenbar auch wieder was einiges machen wollen. Ja, die meisten, viele Kreditkarten haben schon NFC-Chips drin, bei denen man auch kontaktlos zahlen kann. Ich bin hier also auch so der Meinung, wenn jetzt nicht irgendwas sich schnell durchsetzt, dann war's das und das verläuft sich im Sande, weil kein Geschäft wird fünf verschiedene Zahlungsmöglichkeiten hier machen, vor allem nicht am Anfang, wenn dann am Tag 10 Leute kommen und von den 10 Leuten gibt's dann, was weiß ich, fünfmal verschiedene Anbieter, mit denen sie zahlen wollen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dann ein Geschäft das Ganze nimmt, zumal das ja auch meistens auch nur mit Gebühren verbunden ist. Ja, muss man auch mal sagen. Also, Ich halte es mal im Auge, das Samsung Pay. Aber ich bin ja für Rio Pay, ja, also mit meinem Bezahlsystem. Ne? Das heißt, ich gehe einfach so an der Kasse durch und muss nichts bezahlen. Ja. Rio Pay Rules, oder? das OnePlus 2, auf das warten ja schon einige, wird leider nicht kommen in den nächsten 6 Monaten. Definitiv nicht. Also es ist noch nicht gesagt worden, wann es denn kommt, aber definitiv nicht in den nächsten 6 Monaten. Das Einladungssystem wird es zwar weiterhin geben, aber offenbar ist es abzusehen, dass es eben nicht auf den Markt kommen kann in dieser Zeit. Die Hintergründe sind hier unbekannt. Ich denke mal, das sind einfach Kapazitätsprobleme. Man hat es ja schon bei dem OnePlus One und hat es immer noch offenbar. Ja, die Kapazitätsprobleme bei der Produktion. Ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt auf die Reihe kriegen wollen. Keine Ahnung. Aber die Nachfrage wird sicherlich ziemlich hoch sein beim OnePlus 2. Aber auch hier, also wenn ihr jetzt Nägel kauend wartet, hört auf oder holt euch einen Satz Kunstnägel. Es wird noch eine Zeit lang dauern. Hardware gibt es nur noch im Google Store, genau. Im Play Store unter Devices konntet ihr ja die ganze Zeit Chromebooks, Handys, Tablets und so weiter kaufen von Google direkt. Das ist jetzt vorbei. Ja, es gibt jetzt nur noch den Google Store. Wenn ihr also auf den Link klickt vom Play Store, wird ihr einfach nur weitergeleitet in den Google Store. Der sieht auch ein bisschen anders aus, ist anders aufgebaut und hat auch ein paar Neuerungen, nämlich zum Beispiel, dass das Nexus 5 nicht mehr vorhanden ist. Ja, es gibt keinen Nexus 5 mehr, das wurde auch bestätigt, ist weg vom Fenster. Momentan nur das Nexus 6 als Telefon bestellbar im Google Store. Und so heißt er auch offiziell Google Store. Finde ich eigentlich ganz ganz vernünftig, dass die Hardware im Play Store gekauft wird, ist bei mir immer noch unlogisch. Ja. Es gibt allerdings auch das Tablet Nexus 9 beispielsweise und auch den Chromecast kann man dort finden, natürlich. Und Android Wear Watches gibt's dort zu kaufen, ja, unter anderem auch die Asus ZenWatch und die Moto 360, LG G-Watch, ja, Samsung Gear Live, die alle gibt's dort im Google Store. Nicht schlecht, muss ich sagen, das hätte schon viel früher passieren sollen, ja. Übrigens auch Zubehör zu finden dort, so wie es gehört. Gut, sehr schön, also Google Store, Play Store Devices gibt's nicht mehr. Weil wir gerade eben von Nexus 6 gesprochen haben, ihr müsst es mal vorstellen, das Nexus 6 hat sich ja sehr, sehr gut verkauft. Ja, wenn man das mal jetzt so sieht, die Nexus-Reihe, ja, also jetzt nicht mit Samsung vergleichen, klar, ja, aber so von der Nexus-Reihe her hat sich das sehr gut verkauft. Und das, obwohl es noch nicht mal bei einem der größten Netzanbieter in den USA erhältlich war die ganze Zeit, nämlich Verizon. Erst jetzt hat Verizon das Nexus 6 im Angebot. Unglaublich. Das heißt aber auch, dass die Verkaufszahlen des Nexus 6 jetzt nochmal kräftig steigen werden. Ja. Wie gesagt, es ist kein kleines Firmchen da, ja, sondern das ist eine richtig große Sache, eine der größten Verizon. Und viele Kunden, die haben da schon lange drauf gewartet. Der Preis wird mit Vertrag, glaube ich, 249 sein. Genau, mit einem 2-Jahres-Vertrag $249. Oder ohne Vertrag direkt $649. Ja. Was soll ich sagen noch dazu? Also es wird auf jeden Fall nochmal einen Schub geben, einen kräftigen Schub, denke ich. Der Nexus 6 Erfolg ist schon beachtlich. Ich hätte es bei der Bildschirmgröße ehrlich gesagt gar nicht vermutet. Ich mag das zwar, aber trotzdem war ich skeptisch am Anfang. Aber es ist schon Wahnsinn, wie der Markt offenbar sich hier in den letzten Jahren doch verändert hat. Komme ich auch nochmal später dazu. Aber ja, imposant. Ja, dann noch eine Bestandsaufnahme. Ja, die Leute von Statista. Ja, die haben einen Report veröffentlicht, das sehr, sehr Interessantes aussagt. Also die Samsung Smartwatch-Zahl deckt sich auch mit dem, was schon vorher bekannt war. Ein paar Kritikpunkte gibt es da allerdings. Ich habe das natürlich auch wieder verlinkt, diesen Artikel. Samsung hat 1,2 Millionen Smartwatches verkauft. Nur Samsung. Die Pebble ist auf dem zweiten Platz. Wahnsinn. Mit 700.000. Ja, ist zwar schon ein bisschen Unterschied, aber immerhin. Jetzt kommt etwas, was ich ein bisschen diskussionswürdig finde. Fitbit. Weiß nicht, ob man das als Smartwatch einstufen kann. Jedenfalls 600.000. Sony hat 550.000 verkauft. Lenovo 500.000. LG 420.000. Garmin, auch das ist die Frage. Smartwatch? Eher nicht. 400.000. Withings kenne ich nicht. 170.000. Polar 150.000. Auch das würde ich nicht als Smartwatch einstufen. Und Asus 120.000. Also wenn man jetzt mal Fitbit, Garmin und Polar rausnimmt, dann sind es 1,15 Millionen, die da rausgenommen werden. Dennoch ein beachtlicher Erfolg. Also die Zahl der Smartwatches ist höher, als man wohl gedacht hat. Ja? Interessant. Das sollte man sich vielleicht jetzt mal noch merken vor dem Start der Apple Watch. Ja, klar, danach werden alle auf die Plätze verbannt. Das dürfte sicher sein. Ist zwar eine Schande, aber ich denke mal, die ersten Verkäufe werden das schon machen. Dann wird der Verkauf abflachen, aber okay. Aber Zeit für die Bestandsaufnahme ist es auf jeden Fall und deswegen könnt ihr euch die Daten mal angucken. Ja, ich möchte hier noch auf einen Artikel verweisen, wenn ihr des Englischen mächtig seid, von androidcentral.com. Die haben mal wieder einen guten Artikel gebaut, nämlich alles über Fotos auf Google Plus. Ja, wer sich schon immer gefragt hat und vielleicht schon mal gehört hat, dass Google Plus die Nummer 1 bei Fotografen ist, ja, der kann mal hier in dem Artikel gucken, warum das so ist. Und das ist sicherlich eins von den großen Stärken bei Google Plus, ja. Fotografen wie Trey Radcliffe beispielsweise und Patrick Smith, die wir in dem Artikel erwähnt, die haben ja Milliarden von Views, ungelogen, auf Google Plus in ihren Fotos. Und das ist also schon sehr, sehr beachtlich. Und ich selbst kann es auch sehr verstehen. Ich komme von diesem Google Plus Fotos einfach nicht weg. Ja, ich habe unbegrenzt Speicher bei Amazon für Fotos, aber das ist, wenn ihr die beiden benutzt habt, dann wisst ihr, was der Unterschied ist. Ja, also es ist einfach, das eine, da legt man die Fotos ab und das andere ist, da legt man sie ab, dann wird's präsentiert, da wird's verbessert, da kann man alles Mögliche machen damit und so weiter und so weiter. Aber lest den Artikel einfach mal durch. Das würde den ganzen Rahmen des Podcasts jetzt sprengen. Und dann seht ihr, warum das so ist. Sehr schön. Übrigens hat Android Central auch noch eine ganze Reihe von diesen Google Plus Artikeln hier letzte Woche publiziert. Zum Beispiel Google Plus und Hangouts, was das, wie es da aussieht, was das bedeutet, ja. Und andere Themen, auch allgemein, was ist Google Plus, ja. Und wie kann man es optimal nutzen, könnt ihr mal reingucken. Also sehr schöne Reihe, finde ich, von denen. Ja, zum Schluss noch bei den News. Google setzt auf USB-C. USB-C. Ja. Oder können wir USB-C sagen? Ja, warum eigentlich nicht, ja. Meiner Meinung nach sind Probleme allerdings in der EU vorprogrammiert. Zunächst mal schalte den Standard für ganz okay. Ist auch dringend notwendig für die Zukunft, ganz klar. Denn es werden immer mehr Strom benötigt bei den USB-Geräten und gleichzeitig auch die Datenübertragungsrate muss steigen, ja, und zwar massiv. Gerade was den Strom betrifft, hat hier USB-C da doch einiges an Vorsprung und das ist auch dann eine wichtige Sache. Google setzt, wie gesagt, ganz auf dieses USB-C. Der neue Pixel Chromebook hat es auch integriert. Sehr schön übrigens das Teil. Ja. Und auch andere Geräte werden hier diesen USB Type-C haben. Das hat Google schon klar gemacht. Und ich denke, das nächste Nexus-Gerät, da kann man erwarten, dass auch das ein USB-C vielleicht hat. Mal sehen. Ich sehe da aber in der EU ein paar Probleme, weil es in der EU-Vorschrift ist, dass Micro-USB, unterstützt werden muss. Das ist tatsächlich Vorschrift. Ein Gerät muss eine Möglichkeit haben, mit Micro-USB-Stecker geladen zu werden. Das ist tatsächlich ein Problem. Das heißt, es wird einen Adapter geben. Ja. Das, so hat Apple auch das gelöst damals, weil die ja sich geweigert haben, einen vernünftigen Anschluss an ihren iPhone zu machen. Dann haben die mit diesem Adapterkram rumgefummelt. Offenbar hat die EU-Kommission das genehmigt oder zum Beispiel stillschweigend irgendwie akzeptiert. Es wird sich zeigen, ob das hier auch passiert, weil Google ist ja nicht Apple, ne? Und vielleicht kommt man da auf die Idee, dann zu sagen, nee, nee, lieber ist Google, ja, nicht USB-C, war in der EU, ja? Bei euren Handys zumindest mal, ja. Nur, ich glaube, nur für das zählt diese Vorschrift für die Smartphones. Also das heißt, den Pixel wird es jetzt erstmal nicht betreffen. Aber wenn dann die ersten Smartphones rauskommen mit USB-C, dann wird es interessant werden, wie die EU das auffasst. Ja. Gut, jetzt komme ich mal zu der Community. Und zwar habe ich einen interessanten Kommentar bekommen vom Dominik. Den lese ich jetzt erstmal so vor. Ich habe noch zwei Kommentare zu den vergangenen Podcasts. Verschlüsselung von Android, gerade bei Nexus-Geräten reden wir nicht nur von 1-2%. Das Gerät wird extrem langsam und ein Gerät, welches nicht zügig reagiert, ist kein Zustand. Die haben doch angeblich so viel Power. Ja, und hat hier einen Link noch von stadtbremerhaven.de Artikel noch reingesetzt. Und dann noch zum Thema Displaygröße. Es ist ja schön, dass du auf große Geräte stehst, aber zu sagen, dass der Markt das auch tut, weil die Absatzzahlen das beweisen, ist absurd. Das liegt eher daran, dass es kaum ordentlich ausgestattete Geräte gibt, die kleiner als 5 Zoll sind. N6, S6, Z3, One M8 oder Plus One, keines von denen ist kleiner als 5 Zoll. Das ist wohl der plausibler Grund, warum es kleine Geräte nicht verkauft werden. Ein Kritikpunkt hatte ich noch. Teilweise berichtest du von Statistiken, Umfragen, von recht unseriösen Quellen und ohne die Anzahl der Befragten und andere wichtige Details zu nennen. Die Benachrichtigung deiner Geräte solltest du während der Aufnahme ausschalten. Ja, habe ich heute auch mehrmals gehabt. Ich roll das jetzt mal von hinten auf. Ne? Nein, die schalte ich nicht ab, weil das sind VIP-Nachrichten. Ja, die sind extremst wichtig. Die kann ich nicht abschalten. Ja. Wenn ich das mache, dann gibt's Ärger. Aber ich versuche es mal leiser zu machen in Zukunft. Ja, wobei vorhin bei der Rios-Wochensicht hat es nicht geklappt. Sorry. ja, dann noch zu den Statistiken. Es ist mir schon klar, dass nicht jede Statistik stimmen kann, ja, weil es da immer unterschiedliche gibt. Ich versuche natürlich schon, die zu gucken, dass die auch halbwegs plausibel ist. Und ich habe immer Links drin zu allen Statistiken, also soll es kein Problem sein, da sich noch weiter zu informieren, wen das interessiert. Und ich denke mal, damit ist das dem eigentlich Genüge getan. Zur Displaygröße. Oh Mann. Da muss ich aber mal knallhart widersprechen, Dominik. Ja, folgendes. Es ist dazu gekommen, dass es große Handys gibt. Weil die Leute, das konnte man damals in Foren und auch bei den Zuschriften an Firmen immer wieder erkennen, ja, dass die Firmen eigentlich keine großen Displays bringen wollten. Ja. Die Leute haben die geradezu gedrängt, größere Displays zu machen. Ja. Was gab es da für Äußerungen, dass endlich größere Displays kommen? Apple hat als letzter Hersteller, ja, bis zum Schluss immer wieder gesagt, nein, das schränkt die Usability ein, ja, das muss mit einer Hand und bla, ja. Und die Leute haben geradezu gefleht, ein größeres iPhone zu bekommen. Und dann gab Apple erstmal nach und jetzt gibt's auch ein iPhone in vernünftiger, also in größere Displaygröße, ja. Für mich halt die vernünftige Größe. So. Es war nicht so schlimm wie bei Apple, aber auch so lief es vorher bei den anderen Firmen ab. Die konnten sich alle nicht vorstellen, dass die Leute größere Handys kaufen wollen. Aber sie wollten es kaufen. Und ich kann dir auch ganz einfach sagen, warum. Smartphones sind keine Handys. Da müssen Spiele drauf laufen. Da müssen Videos angeguckt werden. Und zwar manchmal sogar noch mit Kumpels zusammen. Ja, das sehe ich in der Kneipe. Ja, ich gehe ja so oft in die Kneipe, ne? Das sehe ich bei Leuten so oft, ja, auf Treffen und so weiter. Da sitzen fünf Leute am Tisch und gucken auf so einen kleinen Handy-Display, ja. Und genau das ist nämlich das Problem. Auch mit den Spielen. Ist ja wunderbar, wenn man so ein kleines Display hat, ja, dann hat man zwar einen schönen Überblick, aber wenn man einen Daumen drauf hat, für die Spielfigur zu steuern, ist das halbe Display abgedeckt. Geht nicht. So. Und das wird mit den Geräten heutzutage gemacht. Die Spiele ist einer der wichtigsten Punkte bei Smartphones überhaupt. Ja. Dann eben auch das Videoschauen, auch sehr, sehr wichtig. Und vor allem auch das Internetsurfen. Auf so einem Mini-Display kann man nicht vernünftig surfen. Und ob du es glaubst oder nicht, Dominik, ich mache das auch nicht, ja, auf dem Handy exzessiv im Internet surfen, weil ich dafür meinen Computer habe. Mit dem recherchiere ich hier für den Podcast. Ich kann niemals auf so einem Tablet, auch nicht auf einem Tablet, auch nicht auf einem 9-Zoll-Tablet, könnte ich da irgendwie was ernsthaft recherchieren. Da würde ich wahnsinnig werden. Aber es gibt, und das weiß ich aus allererster Quelle, viele Leute, die überhaupt nicht mehr ihren Computer anmachen und alles von Homebanking über Internetsurfen, über Videos gucken, alles nur noch über das Smartphone machen. Und das höre ich immer wieder, je größer das Display, desto besser. Der einzige Punkt ist, man muss es noch einstecken können. Ja? Und das ist der einzige Punkt, was überhaupt noch die Leute davon abhält, noch größere Displays zu wollen. Und man sieht es auch immer wieder, wenn dann neue herauskommen. Klar, die Leute, die eben jetzt sagen, die Displays sind zu groß, das sind natürlich die, wo am lautesten sind. Ja, und die haben auch momentan allen Grund dazu, so laut zu sein, weil es gibt fast nichts mehr für diese Gruppe von Menschen. Aber es ist absolut sicher, dass die Mehrheit der Menschen bei Smartphones große Displays bevorzugen. Da haben die Firmen auf den Markt reagiert und nicht die Kunden auf die Firmen, weil jetzt nicht nur große Handys gibt. Ja, also das kann definitiv ausgeschlossen werden. Da muss ich sagen, guck mal nach, vielleicht Artikel mal so von vor ein paar Jahren, wie das so gelaufen ist. Ich habe das alles damals mitbekommen und wie gesagt, letztens vor der Veröffentlichung vom iPhone 6 hat man das ja dann auch gesehen, ja, wie glücklich die Leute waren, dass endlich ein iPhone mit größerem Display herauskam und die Verkaufszahlen von dem größten iPhone 6 sind auch gar nicht schlecht, ja, von dem Riesendisplay. Ist gar nicht übel. Ja, mit der Verschlüsselung, also die 1 bis 2%. Bei den Nexus-Geräten, ich glaube, es gab ein Problem auf dem Nexus 6. Ja. Das ist auch mit Lollipop 5.1 behoben worden, größtenteils. Es gibt insgesamt tatsächlich nur ganz minimale, meiner Meinung nach, ganz minimale Verlangsamung dadurch. Ich habe das auf mehreren Geräten probiert. Ich habe das auf einem Nexus 4, das hatte ich verschlüsselt, und ich habe hier mein Pipo T9 Tablets Phone, und das ist verschlüsselt. Und ich habe keine Ruckler, weder bei dem einen noch dem anderen Handy, gesehen. Bei Apps beispielsweise auch die stark auf das Dateisystem zugegriffen haben. Dennoch ist das eigentlich der einzige Punkt, wo groß zum Tragen kommt, ja, nämlich dass beim Lesen der Daten, beim Einlesen in den Hauptspeicher, die Daten ja entschlüsselt werden müssen. Dass da natürlich Zeit verbraucht wird, ist klar. Das heißt, Programme oder also Apps, die massiv auf Datenträger oder auf den Speicher, auf den Internal Storage zugreifen, ja, die können durchaus merkbar langsamer werden. Aber insgesamt gesehen muss ich sagen, ist das, sag ich mal, der Nutzen betrifft, ja, die Sicherheit betrifft, absolut akzeptabel meiner Meinung nach. Ich meine, das muss jeder selbst wissen. Nur eine Standardaktivierung der Verschlüsselung, dass das Google nicht mehr jetzt macht, ist echt traurig. Für jeden, der wirklich auf die wenigen Prozent Wert legt, die das Gerät dann schneller ist, der kann das ja ausschalten. Aber standardmäßig sollte Sicherheit immer der Vorrang haben. Immer. Und selbst wenn das Gerät massiv langsamer wird, was es aber nicht tut. Ich habe den Artikel hier jetzt nicht so ganz gelesen. Ich glaube aber auch nicht, dass man den allgemein auf jedes Handy auswerten kann. Und auch hier werden natürlich ganz klar Sachen getestet, die jetzt speziell auf Zugriffe auf den Speicher, auf den internen Speicher gemünzt sind. Wenn aber die App erstmal geladen ist, ja, dass der Teil, der geladen ist, der hat dann keinerlei Nachteil mehr bei der Ausführung, bei der Geschwindigkeit, nur eben die Daten, die nachgeladen werden. Okay, also Sicherheit versus Geschwindigkeit ist natürlich ein Thema auf jeden Fall. Für mich ein Lichtblick, dass Google ja angekündigt hat gleichzeitig, dass bei anderen Geräten oder auch das System jederzeit wieder als Standard Verschlüsselung gesetzt werden kann. Meiner Meinung nach liegt hier auch ganz klar der Hauptpunkt, auch wenn das nicht gesagt wird, dürfen die auch nicht, der Druck der US-amerikanischen Regierung auf die Firmen, dass eben jetzt diese Standardverschlüsselung doch nicht standardmäßig eben aktiviert wird. Ja, traurig, sehr traurig. Ich kann nur jedem empfehlen, die Verschlüsselung zu aktivieren. Aber das ist natürlich dann jedem selbst überlassen. Zum Thema große Bildschirme. Ich bin ja immer, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss immer noch mal so ein bisschen sticheln. Ja, sorry. Ich sag nur mal Android Scary Movie. Ich habe das auch verlinkt. Einfach mal angucken, ja. Und der Spruch, der da am Schluss kommt, ist übrigens ein offizieller Google Android Werbespot, ja, heißt bigger screens for bigger screams, ja, akustisch ziemlich schwierig, aber lesen, dann ist es klar. Jo, dann ist, ein Kommentar zum Samsung Galaxy S6 vom Alexander. Das Galaxy S6 war für mich eines der Handys, in die ich dieses Jahr am meisten Hoffnung gesteckt habe, bis es vorgestellt wurde. Gegenüber dem S5 hat es mir aber zu viele Nachteile. Keine SD-Karte, kein Wechselakku, Akku mit niedriger Kapazität und nicht mal wasserdicht. Bisher habe ich nur positive Stimmen aus der Presse gehört, was mich wundert. Vermisst denn keiner diese Features? Ich verstehe, warum sie auf den SD-Karten-Slot verzichtet haben. Was? Und auf den Wechselakku zugunsten eines geschlossenen Designs. Aber warum ist es dann nicht mehr wasserdicht? Dafür bin ich auf ein anderes Gerät gestoßen, das all meine Bedürfnisse erfüllen könnte, das Saigus V2. Link ist auch in dem Kommentar mit drin. Wasserdicht, Akku aus das A, 2 SD-Kartenslots, gute Leistungsdaten, hoffentlich gute Kamera, Android 4.4.4. Sternchen, ja, und Sternchen erklärt, dass es noch kein Lollipop hat, betrachte ich inzwischen als Vorteil. Ich bin vor kurzem auf meinem Galaxy S5 auf KitKat zurückgegangen, weil es mir Lollipop das Exposed Framework fehlte. Kurz gesagt, ein umfangreiches Modding-Tool für geroutete Geräte. Yo, Alexander. Also zunächst mal klar, für einige dürfte das Galaxy S6 durchaus eine Enttäuschung sein. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ehrlich gesagt mehr erwartet, auch designmäßig mehr, aber für diese Aussage musste ich ja auch schon Kritik einstecken, ja. Zum Beispiel auf Google Plus, ja, weil da wurde dann gefragt, ja, was soll man denn noch anders für Design machen? Tja, ich bin ja kein Designer, aber auf jeden Fall geht mir das immer gleiche Design von Mitbewerber auf den Sack. Ja, so dass ich das so ausdrücke, aber so ist das, ja. Finde ich nicht mal schön. Also von allem, was du aufgeführt hast, wäre jetzt die SD-Karte bei mir noch das, was ich am meisten vermissen würde. Ja. aber ich muss auch ganz klar sagen, du fragst, vermisst denn keiner diese Features? Und ich sag ganz klar, kaum einer. Der Massenmarkt, und nur auf den zielt Samsung, der Massenmarkt, der braucht keinen Wechselakku, weil niemand einen zweiten Akku mit rumschleppt. Das machen nur wir, ja, die Power-User, aber nicht die Leute, die jetzt das Handy einfach nur benutzen wollen. Die würden sogar, wie, zweiten Akku brauchst du? Das kann man gar vergessen. Ich will ein anderes Handy. Fertig. Ja, die wollen damit gar nichts zu tun haben. SD-Karte wissen die meisten noch gar nicht, was das überhaupt ist. Akku mit niedriger Kapazität, das ist auch wieder so eine Sache. Angeblich soll das ja gar nicht so schlecht sein im Standby-Betrieb. Ja, wenn es eben S6, dann müssen wir warten, bis erste lang Erfahrungsberichte kommen. Ja, wenn es Samsung geschafft hat, eben weniger Strom zu verbrauchen mit seinen Handys, Und dann ist der Akku ja auch okay. Man darf nicht verdenken, die Milliampere-Zahl vom Akku sagt erstmal gar nichts aus. Ein Akku mit 5000 Milliampere kann schneller leer sein als ein Akku mit 2500 Milliampere. Ja, wenn das Gerät zu viel Strom frisst, ja, sprich Energie in Wärme umwandelt, ja, heiß wird, ja, was man vor allem bei den alten Geräten immer hatte. Ja. Sony hat ja damals auch mit bei anderen Geräten mit dieser Stamina-Funktion gezeigt, dass Milliamperes nicht immer gleich mit bedeutend ist mit mehr Laufzeit. Ja. Das kann man nur so als groben Anhaltspunkt nehmen. Bei vergleichbaren Geräten. Jetzt müssen wir mal sehen, dass hier auch das Display beispielsweise jetzt nicht übermäßig groß ist, wie zum Beispiel bei dem Nexus 6. Auch da sagt man dann, okay, hier, da wird auch wieder Strom eingespart. Ja, und deswegen, wie gesagt, da muss ich erst noch abwarten, ob das wirklich ein Nachteil ist, diese niedrige Kapazität. Weil das Handy soll ja auch schlank sein. Das war ja offenbar den Designern sehr wichtig in diesem Fall und auch leichter sein. Ja, natürlich könnten die hier einen riesen Akku dran kloppen, aber ich glaube, dann wird es genauso wieder in den Läden liegen bleiben wie ja. Das, wie gesagt, Samsung macht keine Nerdphones und das meine ich jetzt absolut. Nerdphones meine ich jetzt absolut positiv. Ja, also ich bin selbst ein Nerd, ja, bezeichne ich mich jedenfalls so. Und zwar kein Hipster-Nerd. Aber, jetzt habe ich mich im Kopf und Kragen geredet, ich weiß. Aber der Fakt ist eben, dass Samsung ein Massenprodukt ist. Und die Masse, die hat es überhaupt gar nicht in Betracht gezogen. Beim Wasserdicht bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das aussieht. Ich habe auch noch keine letztendlich exakten Berichte gehört, exakte Aussagen darüber, aber ob das jetzt ein Mainstream-Feature ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass einige Leute, normale Leute, das Feature benutzt haben beim Z2 oder Z3 war das Ultra. Da haben die tatsächlich Unterwasseraufnahmen damit gemacht, ja. Leider war es so, dass auch ein paar gedacht haben, sie müssten, nachdem sie das Handy exzessiv benutzt haben, das richtig heiß wurde schon, ja, dann in einen kalten Gebirgsbach halten, für ein Foto zu machen, ja, und dann ist eben mal das Glas geplatzt. Ne? Weiß nicht, was da der Hintergrund ist, aber ich habe es vorhin schon mal angesprochen, möglicherweise auch der, dass Samsung auch jetzt aktiv das S6 Active vermarktet. Ja, aktiv das Active vermarktet, ja, sehr gut. Und das ist natürlich richtig wasserdicht und auch sehr stoßfest. Ja. Und so sieht das Teil auch aus, das ist ein reines Outdoor-Gerät, hat aber gute Leistungsdaten. Und ich denke, dass hier einfach die Leute, die sagen, nein, ich möchte also ein Powergerät haben oder beziehungsweise ich möchte ein robustes Gerät haben, dass die lieber mal bei dem Active gucken sollen, ja, und nicht mehr bei dem bei der normalen S6-Reihe. Ja, es ist ja ein S6, ja, nur für Outdoor-Zwecke. Und für die Business-Zwecke, sage ich mal, ja, bei denen wird sowieso von Konferenzraum zu Konferenzraum gegangen, mal in der Aktentasche höchstens, ja. Und das war's. Und für die ist es dann auch wieder gut. Ja. Und für die normalen Leute, glaube ich, ist es auch nicht so das große Ding. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Wasserdichtfunktion beim normalen Massenmarkt ankommt, aber ja. Beim Seikus muss ich dir natürlich recht geben, das Teil ist genial, finde ich super gut, ja, 2 SD-Kanzler, das ist ja göttlich, ne, und da kann ich dann nur noch empfehlen, www.seikus.com/V2, dass man da mal guckt, ja, wenn einem jetzt so Samsung auf den Keks geht, dann ist das natürlich auf jeden Fall eine gute Alternative, wie ich finde. Das Design her, ja, ist zumindest mal nicht ganz so langweilig, finde ich, wie jetzt beim S6, aber das ist ja Geschmackssache, ja. Mit dem 5 Zoll Display, ja, für mich Schmerzgrenze, ja, von der Größe her, aber umgekehrt, ne, ein bisschen größer könnte es schon sein, aber sagenhafte 445 Pixel pro Inch. Wow, das Teil muss ja gestochen scharf sein. Ich habe es noch nicht gesehen, aber das hört sich schon mal super gut an. Ja, Borderless Screen, das heißt, es ist dann doch recht klein gehalten insgesamt, trotzdem 5 Zoll. Korn in Gorilla Glass 4, 21 Megapixel Kamera, 13 Megapixel Kamera Front Facing, Wahnsinn. 3 GB RAM, 64 GB Onboard Flash Storage und. Also Wahnsinn, die technischen Daten. Ich kann nur hoffen, dass das auch, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht so auf die Schnelle sehen, ob das jetzt bei uns auch direkt auslieferbar ist. Schon, ob das hier nach Europa bzw. nach Deutschland geschickt wird, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, schaut euch das mal an, das ist gut. Aber das Sternchen, da muss ich nochmal Kritik einhaken, ja, also tut mir leid, aber Lollipop ist Voraussetzung. Ja, also ich kaufe mir kein Telefon mehr, wenn es garantiert ist, dass ein Lollipop-Update kommt. Weil das ist schon Voraussetzung. Jetzt das 5.1 hat die Fehler ausgebügelt, die größten. Dass es auf dem Galaxy 5 vielleicht nicht zufriedenstellend läuft. Ja gut, Samsung war auch recht schnell, muss man sagen, mit dem mit diesem Lollipop-Update. Und selbst auf dem Nexus 6 gab es ja schon Probleme, sage ich mal. Ja, jetzt mit 5.1 ist es eben behoben, zumindest beim Nexus 6. Aber auf KitKat wäre ich jetzt nicht mehr zurückgegangen. Und du sprichst halt eben jetzt auch wieder was an, was für, sagen wir mal, 98% der Käufer eines Gerätes von Samsung absolut uninteressant ist. Exposed Framework für Modding Tool für Routing. Also, ja, schön, aber deswegen würde ich sogar ich würde dafür nicht auf KitKat zurückgehen. Sorry, dann würde ich erstmal eben nicht routen. Ne? So wichtig ist mir das nicht. Und die Produktivgeräte route ich eh nicht aus Sicherheitsgründen. Und ja. Also du siehst, da gibt's doch ein paar Diskrepanzen. Ich glaube, du bist ein Profi-User. Und der Massenmarkt ist, naja, kein Profi-User. Hm. Okay, also, App der Woche zum Schluss. Kurz und schmerzlos. Frozen Freefall. Ja, Frozen, ja, der Film heißt bei uns Die Eiskönigin, völlig unverfroren. Ja, geiler Titel. Alt. Alt, ja, muss ich sagen. Der Film, relativ. Ich habe ihn vor kurzem erst gesehen. Hab da mal geguckt auf dem Play Store, ob es da nicht ein Spiel dazu gibt. Und ich habe tatsächlich ein offizielles Disney-Spiel dazu gesehen mit den Originalcharakteren dazu. Wahnsinn! Und noch so richtig gut. Zwar ist es auch dieses viel genutzte System, ja, möglichst viele Kristalle der gleichen Art zusammenbringen und dann gibt's eine Reaktion und so weiter und so weiter. Also das kennt ihr ja schon. Es sind ein paar kleine Bonis mit eingebaut, so dass das Ganze trotzdem nicht langweilig ist. Also selbst wenn man schon viele Spiele dieser Art gespielt hat, kommt's hier immer wieder gut raus, dass das doch ein bisschen was anderes ist. Die Charaktere allerliebst, super. Elsa natürlich meine absolute Favoritin, ja, also Wahnsinn. Ne? Ich mache mir einen Elsa Fanposter an die Wand, ich mache ganze Tapete mit Elsa. Und auf jeden Fall macht es riesen Laune, finde ich. Und der einzige Kritikpunkt, also die Level, ja, vielleicht vorher noch vorm Kritikpunkt, die Levels sind einfach fantastisch. Ja. Die Anzahl der Levels. Allerdings muss man sich da knallhart durchspielen. Man muss zuerst das Winterlevel lösen, dann muss man das und das und das, aber es gibt massive Anzahl von Levels. Unfassbar. Der Kritikpunkt ist eben In-App-Käufe. Es ist so, man kann das ganze Spiel, wie immer, ja, spielen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Das Spiel selbst ist kostenlos, was super gut ist. Ja, finde ich sehr, sehr toll von Disney. Wahnsinn. Ich hätte sogar Geld dafür gezahlt, ja. Aber die Specials sind schon so angelegt, die man da im Spiel benutzen kann, dass es also wirklich, wirklich einfacher ist, wenn man diese Specials hat. Also man wird wirklich zur Verzweiflung getrieben manchmal. Da muss man ein Level manchmal 50, 60 Mal probieren, bis man es schafft ohne Specials. Und dazu kommt auch noch, dass man nur eine gewisse Anzahl von Leben hat. Ja. Und die füllen sich erst mit der Zeit wieder auf. Will man gleich weiterspielen, ja, dann muss man die auch kaufen. Also, man kann hier wirklich Geld verprassen ohne Ende. Tut's euren Kindern nicht installieren oder sperrt zumindest mal die In-App-Käufe, sonst geht's rund. Ja. Und man muss sich wirklich zusammenreißen bei dem Spiel, dass man es nicht kauft. Ja. Aber wie gesagt, trotz allem, trotz diesem Kritikpunkt, der bei mir sowieso immer ein großer Kritikpunkt ist, muss ich sagen, macht das Spiel einfach total Spaß und ist einfach irre gut. Vor allem, wenn man diesen Film mag, ja, Frozen, oder wie gesagt, die Eiskönigin total unverfroren. Man muss es einfach sagen, dass das ein schönes Spiel ist, Disney genau wieder den Punkt getroffen hat, was sie nicht immer getroffen haben. Ja. Und von der Programmierung her ist es auch okay. Es ist zwar ziemlich groß, das Teil, aber mit 118 Megabyte, ja, schon eine ganz schöne Stange RAM, die da verwendet wird. Ja. Aber es ist wirklich sehr schön gemacht. Und von der Programmierung konnte ich jetzt auch keine großen Schwachpunkte sehen. Ja, es braucht schon ein bisschen Strom, wenn man das spielt. Das zeigt normalerweise, deutet es darauf hin, dass die Programmierung schon noch ein bisschen optimiert werden könnte. Aber auf der anderen Seite her, es ist einfach schön. Es ist einfach gut gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Also, Frozen Freefall heißt das Ganze. Übrigens, wer hier jetzt schon auf den neuen Cinderella-Film achtet. Das Merchandising bei Disney kennt natürlich keine Grenzen. Cinderella Freefall gibt es bereits im Play Store, also auch. Ja, aber ich will meinen Frozen Freefall. Genau. Gut, Leute, das war's für heute vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer sage ich, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen oder Kritik habt, nur her damit, ja. Auf Google Plus, Rios, Entschuldigung, Uncast oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Community. Dort könnt ihr das alles eintragen. Oder ihr könnt mir auch eine Mail schicken. Ja, schreibt bitte dazu, ob ich die Mail dann auch vorlesen darf. Ja. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen, besonders wichtig bei der Sendung auch die Links, die von den Community-Beiträgen hier geschickt wurden. Vielen Dank übrigens nochmal dafür, auch für die Kritik, ja, findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Hab ich alles gesagt, ne? Ja, genau. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!